Abschnitt 27 von Die letzten Tage von Pompeji von Edward Bulwer Lytton, übersetzt von Wilhelm Krämer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. 36. Kapitel. Nydia brachte Stunden der Qual und der Angst zu, seitdem sie wieder in ihre Kammer eingeschlossen war, denn Susia hatte, als befürchte er nochmals überlistet zu werden, sie erst spät am Morgen des folgenden Tages besucht. Er setzte ihr bloß ihr Frühstück hin und verschloss schnell wieder die Tür. Der Tag verfloß, es war der Tag, an dem das Urteil des Glaukus gesprochen werden sollte. Sie hätte ihn retten können, wäre sie frei gewesen. Aber wenn sie dies auch wusste, so wollte sich das junge Mädchen doch nicht der Verzweiflung überlassen. Sie überlegte einen Plan der Flucht nach dem anderen, aber sie musste einen jeden wieder aufgeben. Susia blieb jedoch immer ihre einzige Hoffnung, das einzige Werkzeug, auf das sie rechnen konnte. Er war abergläubisch gewesen, um zu erfahren, ob er seine Freiheit erkaufen könne. Gerechte Götter! Sollte er nicht bestochen werden können, wenn ihm die Freiheit wirklich gewährt würde? Wäre sie nicht reich genug, um dieselbe zu erkaufen? Sie trug jene kostbaren Armbänder, das Geschenk der Ione, und dieselbe goldene Kette, welche, wie man sich erinnern wird, ihren eifersüchtigen Zwist mit Glaukus veranlasst hatte. Sie erwartete mit Sehnsucht die Zeit, wo Susia wieder erscheinen würde, aber als eine Stunde nach der anderen verging und er immer noch nicht erschien, wurde sie ungeduldig. Es ergriff sie ein fieberhafter Zustand. Sie konnte die Einsamkeit nicht länger ertragen, sie schrie laut und klopfte ungestüm an die Tür. Susia eilte ergrimmt herbei, um seine Gefangene, wenn möglich, zum Schweigen zu bringen. »Hoho, was ist das?« sagte er. »Wenn du so sprichst, junge Sklavin, so muss ich dir wieder den Mund stopfen. Meine Schultern müssen es büßen, wenn mein Herr dich hört.« »Guter Susia, schelte mich nicht. Ich kann es nicht aushalten, so lange allein zu bleiben. Die Einsamkeit macht mir bange. Tu mir den Gefallen und setze dich ein wenig zu mir. Nein, fürchte nicht, dass ich wieder versuchen werde zu entfliehen. Setze dich an die Tür. Ich will nicht weichen von dieser Stelle.« Diese Anrede machte auf Susia, der selbst gern plauderte, einigen Eindruck. Er fühlte Mitleiden mit dem armen Mädchen, die mit niemand schwatzen konnte. Er setzte sich an die Tür, lehnte seinen Rücken gegen dieselbe und erwiderte, »Ich bin nicht unbarmherzig und habe nichts dagegen, dass wir ein bisschen plaudern, aber keine Beschwörungen, keine Zaubereien mehr. Nein, nein, sage mir, guter Susia, wie spät ist es? Es wird schon Abend, das Vieh kommt von der Weide.« Nydia seufzte tief. »Wie fiel das Urteil aus?« »Beide verurteilt.« Nydia unterdrückte einen Ausbruch des Entsetzens. »Gut, gut, ich dachte es mir wohl. Wann soll das Urteil vollzogen werden?« »Morgen im Amphitheater. Müsste ich nicht deinetwegen zu Hause bleiben, kleine Hexe, so könnte ich auch mit den übrigen hingehen.« Mit Gewalt nahm sich Nydia zusammen. »Susia«, sagte sie, »wie viel hast du noch nötig, um deine Freiheit zu erkaufen?« »Oh, ungefähr 2000 Sesterzien.« »Die Götter seien gelobt, nicht mehr? Siehst du diese Armbänder und diese Kette? Sie sind wohl doppelt so viel wert. Ich will sie dir geben, wenn...« »Führe mich nicht in Versuchung, ich kann dich nicht befreien. Arbakis ist ein strenger und furchtbarer Gebieter. Er würde mich erbarmungslos umbringen, und es ist besser, ein lebendiger Hund als ein toter Löwe zu sein. Susia, deine Freiheit! Bedenke es wohl! Lasse mich nur eine kleine Stunde hinaus. Wenn du mich um Mitternacht gehen lässest, so will ich vor Tagesanbruch wieder hier sein. Ja, du kannst sogar mit mir gehen.« »Nein«, sagte Susia entschlossen. »Es befolgte einmal ein Sklave die Befehle des Arbakis nicht, und man hat nie wieder von ihm gehört.« »Aber das Gesetz gewährt einem Herrn keine Macht über seinen Sklaven.« »Das Gesetz ist sehr bündig, aber ich weiß, dass Arbakis immer das Gesetz auf seiner Seite hat. Kann mich das Gesetz übrigens wieder in das Leben rufen, wenn ich einmal tot bin?« Nydia rang die Hände. »Ist denn keine Hoffnung mehr?« sagte sie verzweifelnd. »Keine Hoffnung zur Flucht, bis Arbakis selbst dich gehen lässt.« »Nun gut«, fuhr Nydia fort, »du wirst doch wenigstens einen Brief für mich besorgen. Dafür kann dein Herr dich nicht töten.« »An wen ist der Brief?« »An den Prätor.« »Nein, das kann ich nicht, da würde ich als Zeuge erscheinen müssen, und die Art und Weise, wie sie einen Sklaven verhören, ist die Tortur.« »Entschuldige, ich meinte nicht den Prätor, ich habe mich nur versprochen. Ich meinte eine ganz andere Person, den munteren Sallust.« »Oh, was hast du dem zu schreiben?« Ich war die Sklavin des Glaukus. Er erlöste mich von einem grausamen Herrn. Er allein ist gütig gegen mich gewesen. Jetzt soll er sterben. Es würde mich glücklich machen, wenn ich in seiner schrecklichen Lage ihm beweisen könnte, dass noch ein dankbares Herz für ihn schlägt. Sallust ist sein Freund. Er wird meinen Auftrag erfüllen. Ich bin überzeugt, dass er es nicht tun wird. Glaukus wird zwischen heute und morgen an andere Dinge zu denken haben als an ein blindes Mädchen. Mensch, sagte Lydia, indem sie aufstand, willst du frei werden? Heute biete ich es dir noch an, morgen ist es zu spät. Die Freiheit wurde nie wohlfeiler erkauft. Du kannst leicht und ohne, dass man dich vermisst, das Haus verlassen. Du wirst kaum eine halbe Stunde abwesend sein. Um einer solchen Kleinigkeit willen wolltest du die Freiheit ausschlagen? Jetzt wurde Soos ja wirklich in Versuchung geführt. Das Verlangen des Mädchens war freilich etwas albern, aber was ging das ihn an? Er konnte ja Lydia einschließen, und wenn Abakis von seiner Abwesenheit erfuhr, so war es kein großes Verbrechen, und die Strafe konnte nur unbedeutend sein. Sollte aber in Lydias Brief mehr enthalten sein, als sie sagte, sollte sie von ihrer Gefangenschaft schreiben, was war es denn auch weiter? Abakis brauchte ja nicht zu erfahren, dass er der Überbringer des Briefes gewesen sei. In jedem Fall war die Belohnung bedeutend, die Gefahr gering, die Versuchung unwiderstehlich. Er besann sich nicht länger, er willigte in den Vorschlag ein. Gib mir die Belohnung und ich will den Brief besorgen. Aber halt, du bist eine Sklavin, du hast kein Recht an diesen Kostbarkeiten. Sie gehören deinem Herrn. Es sind Geschenke des Glaukus, er ist mein Herr. Wie kann er sie jetzt zurückverlangen? Und wer weiß es, dass ich sie habe? Gut, ich will dir Papyrus zum Schreiben bringen. In einigen Minuten hatte Lydia den Brief vollendet, den sie aus Vorsicht in griechischer Sprache schrieb. Dieses war ihre Muttersprache und fast jeder gebildete Italiener verstand sie damals. Sie wand vorsichtig um die Rolle eine Schnur, deren Knoten sie mit Wachs versiegelte, und bevor sie dieselbe den Händen des Soosia übergab, sprach sie noch Folgendes zu ihm. »Soosia, ich bin blind und eine Gefangene. Du könntest beabsichtigen, mich zu täuschen, aber ich weihe hiermit feierlich dein Haupt der Rache, deine Seele den unterirdischen Mächten, wenn du mein Zutrauen missbrauchst. Und ich fordere dich auf, deine rechte Hand schwörend in die meinige zu legen und mir die Worte nachzusprechen. Bei dem Boden, auf dem wir stehen, bei den Elementen, die das Leben erhalten und das Leben vernichten können, bei dem Orkus, dem Allrechenden, ich schwöre, dass ich treu meinen Auftrag erfüllen und diesen Brief in die Hände des Sallust übergeben will. So, jetzt traue ich dir. Nimm deine Belohnung. Es ist schon spät. Gehe sogleich zum Sallust. Du bist ein sonderbares Mädchen und hast mich ordentlich erschreckt. Aber es ist alles in Ordnung, und wenn Sallust zu finden ist, so übergebe ich ihm diesen Brief, wie ich es geschworen habe. Mit diesen Worten entfernte sich Soosia, schob sorgfältig den schweren Riegel vor die Tür, hängte den Schlüssel an seinen Gürtel, trat in seine Kammer, hüllte sich vom Kopf bis zum Fuß in einen weiten Mantel und schlüpfte unbemerkt und ungestört durch eine Hintertür. Die Straßen waren einsam und leer. Er erreichte bald das Haus des Sallust. Der Türsteher wollte seinen Brief in Empfang nehmen. »Sallust«, sagte er, »ist über die Verurteilung des Glaukus so traurig, dass man ihn nicht stören darf.« »Ich habe aber geschworen, diesen Brief ihm selbst zu geben. Deshalb muss es auch geschehen.« Mit diesen Worten drückte Soosia dem Sklaven ein halbes Dutzend Sesterzen in die Hand und wurde ohne weiteres zu Sallust hineingeführt. Sallust war zu traurig, um Gesellschaft bei sich zu sehen. Er war aber auch zu traurig, um allein zu trinken. Deshalb hatte er, wie es seine Gewohnheit war, seinen Lieblingsfreigelassenen bei sich, und wohl nie wurde ein seltsameres Mahl gehalten. »Es war«, sagte der gutmütige Epikureer, »doch ein so schreckliches Urteil, armer, teurer Glaukus, und was für einen Rachen der Löwe hat!« »Nimm einen Becher Wein«, sagte der Freigelassene. »Es war ein zu frostiger Gedanke, aber wie muß der arme Glaukus jetzt vor Frost zittern! Verschließe morgen das Haus, keiner von meinen Leuten soll jene verfluchte Arena besuchen. Nein, nein!« »Noch ein Becher, der Schmerz überwältigt dich bei den Göttern.« In diesem Augenblick trat Soosia ein. »Ha, wer bist du?« »Ich habe bloß den Auftrag, Sallust dieses Briefchen von einem jungen Mädchen einzuhändigen. Ich werde wohl keine Antwort bekommen. Kann ich wieder gehen?« So sprach der würdige Soosia, indem er den Mantel über den größten Teil des Gesichts gezogen hatte und seine Stimme verstellte, damit er später nicht wiedererkannt werden könne. »Bei den Göttern, ein Kuppler! Siehst du, Elender, nicht, dass ich traure? Fort mit dir und nimm meinen Fluch mit dir!« Sosia verlor keinen Augenblick, sich wieder zu entfernen. »Willst du den Brief lesen, Sallust?« sagte der Freigelassene. »Brief? Welchen Brief?« fragte der Epikureer, denn er fing schon an, doppelt zu sehen. »Verflucht seien diese Mädchen! Bin ich der Mann, an das Vergnügen zu denken, wenn mein Freund von einem Löwen gefressen werden soll?« »Bringt ihn zu Bett«, sagte der Freigelassene. Und die Sklaven brachten den Sallust, der kaum seinen Kopf mehr aufrecht zu erhalten vermochte, in sein Kubikulum, während er immer noch Glaukus bedauerte und die unverschämten Einladungen frecher Mädchen verfluchte. Sosia schlich sich inzwischen befriedigt nach Hause und kam dabei durch ein enges Gässchen, das nach dem Amphitheater führte. Als er um die Ecke bog, befand er sich plötzlich mitten unter einem großen Volkshaufen. Männer, Weiber und Kinder drängten sich lachend, plaudernd, gestikulierend durcheinander, und der würdige Sosia war, ehe er sich dessen noch bewusst wurde, mit in den tobenden Strom geraten. »Was gibt's?« fragte er seinen nächsten Nachbar, einen jungen Künstler. »Was gibt's? Wohin drängen sich die guten Leute? Teilt irgendein reicher Patron heute Abend Almosen oder Speisen aus?« »Nein, guter Freund, es gibt noch etwas Besseres. Der edle Pansa, der Freund des Volkes, hat erlaubt, dass die wilden Tiere in ihren Käfigen besehen werden dürfen. Morgen werden beim Herkules gewisse Leute sie nicht so sicher in Augenschein nehmen.« »Es ist eine herrliche Nacht«, dachte der Sklave, indem er der Menge sich anschloss, »und da ich morgen nicht zu den Spielen gehen darf, so will ich wenigstens die wilden Tiere jetzt noch betrachten.« »Du hast recht«, sagte der Künstler, »denn nicht alle Tage ist in Pompeji ein Tiger und ein Löwe zu sehen.« Die Volksmasse hatte nun einen großen, aber unebenen Platz erreicht, auf welchem, da er nur sparsam und aus der Entfernung beleuchtet war, das Gedränge für diejenigen gefährlich wurde, deren Arme und Schultern ihm nicht kräftig widerstehen konnten. Am schlimmsten aber war es vor den schmalen Zellen selbst, in denen sich die Tiere befanden, und zwei Beamte des Amphitheaters ließen immer nur eine kleine Anzahl von Menschen zugleich vortreten. Sosia, der ein stämmiger Bursche war, wusste sich, mit unter den ersten Zuschauern heranzudrängen und besah mit einem leisen Schauder die gewaltigen Tiere. »Ich habe selbst im Amphitheater zu Rom noch keine stattlicheren Tiere gesehen als jenen Löwen«, sagte ein riesenhafter, kräftiger Bursche, der rechts neben Sosia stand. »Du hast recht, Lydon«, erwiderte sein Gefährte, »eine noch kräftigere und größere Erscheinung.« Sosia erkannte in beiden Gladiatoren. »Und wenn man sich denkt«, bemerkte Lydon mit dem Ausdruck tiefen Gefühls in seiner Stimme, »wenn man sich denkt, dass der edle Grieche, den wir erst vor einem oder zwei Tagen so kräftig und munter vor uns sahen, jenem Ungeheuer vorgeworfen werden soll.« »Warum nicht?« erwiderte Niger wild lachend. »Mancher ehrliche Gladiator wurde durch den Kaiser zu einem ähnlichen Kampfe gezwungen. Warum soll das Gesetz nicht einen reichen Mörder dazu verurteilen?« »Meinetwegen«, sagte Lydon, indem er sich fortwendete. »Ich danke den Göttern, dass ich mit dem Löwen oder dem Tiger nichts zu tun habe. Selbst mit dir, Niger, nehme ich es lieber auf.« »Ha! Aber ich bin vielleicht ein ebenso gefährlicher Gegner«, sagte der Gladiator mit wildem Lachen, und die Umstehenden, die seine kräftigen Glieder bewunderten, lachten mit. »Das wollen wir auf sich beruhen lassen«, erwiderte Lydon ruhig, indem er sich wieder langsam nach dem Ausgang drängte. Der Sohn des Medon machte sich leicht Bahn, und viele der Umstehenden erkannten ihn. »Das ist der junge Lydon, ein braver Bursche«, sagte der eine, »er kämpft morgen mit.« »Ach, ich habe auf ihn gewettet«, sagte ein anderer, »sieh, was er für einen festen Gang hat.« »Glück auf Lydon«, sagte ein dritter. »Lydon, ich wünsche, dass du Sieger werdest«, flüsterte ein hübsches Weib, »und wenn du siegst, wirst du mehr von mir hören.« Mochten die edleren Beweggründe des Lydon auch überwiegend sein, und hätte er gewiss niemals einem so blutigen Beruf sich gewidmet, wenn es nicht der Befreiung seines Vaters wegen geschehen wäre, so schmeichelte doch das Aufsehen, welches er erregte, auch seine Eitelkeit. Er vergaß, dass dieselben Stimmen, die ihn heute lobten, vielleicht morgen schon über seine Todesqualen jubeln könnten. Der Gladiator war weitergeschritten, als er plötzlich in einer benachbarten Straße seinem Vater begegnete. Der graubärtige Medon näherte sich ihm langsam, auf seinen Stab gelehnt, da niedergebeugt durch das Alter, mit wankenden, zitternden Schritten und niedergeschlagenen Augen. Lydon blieb einen Augenblick stehen, Er erriet sogleich die Ursache, weshalb der alte Mann noch so spät ausgegangen war. »Jetzt wird er mich gewiss suchen«, dachte er. »Er hat sich entsetzt über die Verurteilung des Olynthus. Der Kampf im Amphitheater erscheint ihm jetzt mehr als jemals gehässig. Er wird mir gewiss wieder mein Vorhaben auszureden suchen. Ich muss ihn vermeiden. Ich kann seinen Bitten, seinen Tränen nicht widerstehen.« Diese Gedanken drängten sich in dem Kopfe des jungen Mannes. Er entfernte sich schnell nach einer anderen Richtung und blieb nicht eher wieder stehen, als bis er fast atemlos auf einen Hügel gelangt war, von dem man den schönsten und glänzendsten Teil der Stadt übersah. Eine merkwürdige Stimmung hatte ihn erfasst, eine Vorahnung wie von einem drohenden Unglück. Und als er sich jetzt umsah, erblickte er eine seltsame Erscheinung. Aus der Spitze des Vesuvs, den er in der Ferne schimmern sah, strahlte ein bleiches, gespenstisches Licht empor. Es zitterte einen Augenblick und verschwand dann wieder. Er schaute wieder nach der Stadt. Wie lieblich lag sie im Mondenschein vor ihm. Wie sanft spielten die dunkelgrünen Wogen jenseits an dem Strand. Wie rein und heiter dehnte sich der blaue kampanische Himmel über ihm aus. Und doch war dieses die letzte Nacht für das schöne Pompeji, für die uralte Kolonie des Chaldäas, für die mythische Stadt des Herkules, für die Wonne des prächtigen Roms. Jahrhunderte waren ruhig über ihrem Haupte dahingezogen, und jetzt zitterte der letzte Strahl auf dem Zifferblatt ihres Geschicks. Ende von Abschnitt 27. Gelesen von crowwings.com.